Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Das Unbehagen in der Theorie. Robert Kurz über die notwendige Eigenständigkeit von kritischer Theorie gegenüber dem Praxisdiktat. Was hinten rauskommt, was praktisch zu tun und was verwertbar sei, das sind die üblichen Anforderungen, denen sich eine kritische Theorie ausgesetzt sieht. Hieran wird allzu oft ihr Wert bemessen. Das Aufzeigen der stummen Voraussetzungen und Verstrickungen des Alltagsverstandes mit dem System durch eine kritische Theorie wird regelmäßig abgewehrt. Ein Masterplan wird eingefordert, eine utopische Idee, so als ob Emanzipation nur eine konzeptionelle Frage sei. Mit Neckermann in die befreite Gesellschaft. Doch Tickets hat kritische Theorie nicht zu verteilen. Vielmehr hat sie sich gegenüber dem Druck praktischer Verwertbarkeit zu behaupten. Hören wir nun Robert Kurz, Autor der Theoriegruppe Exit, über das spannungsgeladene Verhältnis von kritischer Theorie und kritischer Praxis, sowie über den Unterschied von kritischer und bürgerlicher Theorie. Ausgangspunkt für Robert Kurz ist die 11. Feuerbach-These von Karl Marx. Also versuche ich jetzt mal einen ersten Durchgang durch diese Feuerbach-These. Und zwar das ein bisschen begrifflich zum Tanzen bringen. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Wenn man jetzt das von der Theorie aus sieht, der Marx war ja selber Theoretiker, nicht? Er hat sich den Hintern platt gesessen im Britischen Museum, dann müsste man sagen, die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu kritisieren. Dass also ein Unterschied besteht, eine Differenz zwischen Interpretation und Kritik. Interpretation wäre in diesem Sinne etwas Affirmatives. Das heißt, es wird eine ontologische Voraussetzung gemacht. Ich nenne das diese als Fetischkonstitution, wie es bei Marx ansatzweise ausgeführt ist, die ontologische Voraussetzung einer a priorischen Matrix. Also eine Matrix für das Handeln, die als solche nicht in Frage steht, die sozusagen selbstverständlich ist. Also Handeln im Kontext von Wertverwertung, Geld verdienen, Arbeit haben müssen. Überhaupt, der Mensch muss arbeiten und jetzt mal so ganz salopp und populär und dann Abspaltungshandeln, auch das so sozusagen, Männer und Frauen sind halt nun mal verschieden und die Frauen haben da bestimmte Zuweisungen, all diese Dinge. Und das konstituiert ja ein Muster oder eine Matrix für das alltägliche Reproduktionshandeln. Also diese Fetischkonstitution ist eine a priorische Matrix oder ein Muster, das ist vorausgesetzt und geht auch nicht in die Reflexion ein als solches. Und Interpretation heißt dann eben theoretische Interpretation. Ja, zum Beispiel, was bedeutet Arbeit? Wie unterscheidet sich die Arbeit heute von der früher? Oder wie kann man das Dasein in der Arbeit verbessern? Und so weiter. Also es wird sozusagen die Kategorie Arbeit nicht kritisiert, sondern sie wird interpretiert. Man kann dann all die Kategorien dieser a priorischen Matrix, dieses vorgegebenen fetischistischen Musters, die kann man endlos interpretieren. Und Kritik ist eben was anderes. Das ist eben genau dieses immanente Telos, dass Theorie über die bloße Reflexion sozusagen als Zielsetzung, nicht als unmittelbare Gegebenheit, hinausgeht. Und das steckt schon im Begriff der Kritik. Kritik heißt ja die Nicht-Akzeptanz. Also nicht bloß interpretieren, sondern überwinden, zerstören, loswerden, drüber hinausgehen. Und das ist eben ein wichtiger Unterschied, eben über sich als Theorie hinauszugehen, liegt im Begriff der Kritik. Wobei es eben dann, da komme ich dann noch dazu, der wichtige Punkt ist, worauf sich die Kritik eigentlich bezieht. weil Kritik in dem emphatischen Sinn, in dem notwendigen Sinn, das wäre eben dann Kritik an dieser a priorischen Matrix selber und an ihren Kategorien. Also hätten wir sozusagen erstmal den Unterschied in der Theorie selber, den Unterschied von interpretativer Theorie und kritischer Theorie in diesem Sinne. Und der Marx als Kritiker der politischen Ökonomie macht eigentlich genau das und er hat eine theoretische Kritik der Verhältnisse in Form einer Kritik ihrer Interpretation durch die bürgerliche Politökonomie. Ja, er geht ja so vor, dass er die Verhältnisse theoretisch darstellt, indem er die Interpreten dieser Verhältnisse, die affirmativen Interpreten, nämlich die klassische bürgerliche politische Ökonomie, deren Texte, deren Interpretation des Kapitalismus kritisiert. Und so stellt er den Kapitalismus dar, indem er durch die Kritik dieser Politökonomie hindurchgeht. Das heißt, er geht nicht unmittelbar positivistisch auf die Welt los, sondern er geht kritisch durch die Interpretation der Welt, durch die affirmative Theorie der bürgerlichen Politökonomie hindurch. Und darüber kommt er dann zur Darstellung dessen, was Kapitalismus ist und stößt dann eben sogar schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zu dieser bis heute uneingelösten Kritik des Kapitalismus als Fetischverhältnis vor. Thank you. So, das war jetzt nochmal ein Punkt, Unterschied Interpretation und Kritik. Dann ein weiterer Punkt, Praxis ist nicht unbedingt identisch mit Veränderung. Also wenn man sagt, es kommt aber darauf an, sie die Welt zu verändern, dann ist damit nicht einfach gesagt, es kommt darauf an, praktisch zu sein. Weil Praxis hat nicht an sich schon eine höhere Dignität als theoretische Reflexion, sondern man könnte sagen, analog zum Begriff von kritischer Theorie, müsste man auch in der Praxis einen Unterschied machen von interpretativer Praxis und kritischer Praxis. Weil sehr vieles, was unter Praxis läuft, läuft eigentlich darauf hinaus, also nicht nur im bürgerlichen Sinn, sondern auch in der Linken, den Kapitalismus einfach anders zu interpretieren. Und zwar in der Praxis selber. Ich führe da den Begriff ein der Realinterpretation. Das heißt eben die Moderation, die andere Moderation der kapitalistischen Praxis, der kapitalistischen Reproduktion. Also ein klassisches Beispiel wäre die Reaktion auf die Krise, die große Weltwirtschaftskrise. Ein klassisches Muster von Realinterpretation wäre die keynesianische Wirtschaftspolitik. Also da geht es nicht darum, die Kategorien, diese Matrix, die das Ganze konstituiert und die auch in sich in ihrer inneren Widersprüchlichkeit die Krisen birgt, zu kritisieren und zu überwinden, sondern es geht darum, den Kapitalismus praktisch anders zu interpretieren. Das heißt zu sagen, wir müssen da und da die Stellschrauben verändern. Das ist auch das, was Politik eigentlich generell macht. Also sozusagen versuchen, die Stellschrauben anders zu drehen, um irgendwie über die Runden zu kommen oder aus den Widersprüchen rauszukommen. Das heißt, Praxis in diesem Sinne hat überhaupt nichts mit Veränderung in diesem emphatischen Sinn, wie Marx das meint, zu tun, über den Kapitalismus und seine Leiden, die er erzeugt, hinauszukommen, sondern es ist eigentlich nur Realinterpretation, Versuch am Kapitalismus sozusagen rumzubasteln. Und man könnte sagen, dass dieser Status auch im Großteil, und zwar zwangsläufig fast, auch dem Linken, der Praxis, dem Widerstand, den Auseinandersetzungen, auch dem zukommt, was so der Operaismus so emphatisch Kämpfe nennt. Im Kapitalismus gibt es dauernd Kämpfe, Auseinandersetzungen, Bewegungen, auch sozialen Widerstand, aber das hat zunächst noch nichts mit Veränderung im Sinne der Überwindung zu tun oder der radikalen Kritik dieser fetischistischen Matrix selber, sondern es hat sehr viel zu tun mit dem Versuch, das ist erstmal naturwüchsig so, den Begriff der Naturwüchsigkeit ist übrigens von Marx immer wieder verwendeter und kritische Theorie wäre eigentlich ein Feind aller Naturwüchsigkeit, nämlich naturwüchsig ist es so, dass aus der Immanenz heraus, aus dem Dasein, wie man eben im Kapitalismus konstituiert ist, man versucht auch im Widerstand, auch im Kampf, den Kapitalismus real anders zu interpretieren. Also gewissermaßen irgendeine Lösung zu finden, auch für sich selber natürlich. Das ist vielleicht das, was gestern da angesprochen war, auch mit dem Solidaritätsbegriff, ne? Dass das nie so einfach aufgeht. Da steckt immer drin, sobald man den Kapitalismus real irgendwie anders interpretieren will, stehen auch schon Ausschlussmechanismen, sind damit dabei. Also man könnte mit diesem Unterschied im Praxisbegriff sagen, ironisch, also die linken Praktiker, Pragmatiker und Macher haben im Kapitalismus immer nur verschieden interpretativ herumgepfuscht. Es kommt aber darauf an, ihn reflektiert zu überwinden. Und das ist was anderes. Das heißt nicht, dass es sozusagen eine chinesische Mauer geben soll zwischen diesen notwendigerweise naturwüchsig immanenten Kampfkonstellationen, auch Widerstandskonstellationen, das ist absolut notwendig. Aber man kann nicht sagen, dass sozusagen das wäre das Eigentliche und die Theorie soll sich gefälligst dem Anbequemen damit verschmelzen, mit diesen Realinterpretationen oder den Versuch, den Kapitalismus real anders zu interpretieren, an den Stellschrauben zu drehen. Das würde eben die Kapitulation der Theorie und damit auch letztlich dieses immanenten Telos der Kritik und Überwindung von Kapitalismus bedeuten. Das heißt, man könnte sagen, nicht die Theorie hat ein Praxisproblem, sondern genau umgekehrt, die Praxis hat ein Theorieproblem. Weil wenn die Praxis sich in diesem Kampf um Realinterpretation erschöpft, und das tut sie, wenn sie naturwüchsig bleibt, dann kommt man eben nie darüber hinaus, über diese fetischistische Konstitution, sondern genau umgekehrt diese Praxis, auch diese Gegenpraxis, diese immanente Gegenpraxis, die es immer wieder gibt, die auch ihre Konjunkturen hat, die braucht Theorie, theoretische Reflexion, die eben nicht einfach nur diese Praxis legitimiert, sondern die darüber hinausgeht, dieses Telos über diese Fetischkonstitution hinauszugehen, überhaupt im Auge behält und dafür eine Orientierung liefert. Thank you. Ja, dritter Punkt. Ich bin immer noch sozusagen beim ersten Durchgang. Theorie ist nicht in dem Sinne, wie sie nicht einfach Interpretation ist, sondern Kritik was anderes ist, kritische Theorie was anderes ist, ist auch nicht einfach ein die Hände in den Schoß legen. Das ist das, was, habe ich jetzt nicht als Zitat da, von Adorno in einer Vorlesung schon von 1965, wo er also genau auf diese Sachen auch eingeht. Ja, ihm wird ja vorgeworfen, das ist alles abgehoben und das ist also nicht praktisch. Und ja, wenn man so grundsätzlich argumentiert wie du, so sagen ihm dann die Leute, dann kann man ja gar nichts mehr tun und dann muss man ja die Hände in den Schoß legen. Und da sagt er ihm dann auch, mit Recht denke ich, Theorie ist ja auch ein Tun, ja, ist kein die Hände in den Schoß legen, sondern ist selber eine bestimmte Form von Praxis, nämlich theoretische Praxis. Das ist in der theoretischen Reflexion bei so unterschiedlichen Leuten wie Adorno und Althusser, die sich da durchaus weit auseinander bewegen, aber an dem Punkt eben doch das auch längst gesagt haben und mit Recht. Es gibt nicht nur die reproduktive Praxis von Wertverwertungshandeln und aus unserer Sicht Abspaltungshandeln. Es gibt auch theoretische Praxis. Das heißt, Theorie, Bildung, theoretische Auseinandersetzung ist selber eine Form von gesellschaftlicher Praxis und zwar eine von der anderen reproduktiven Praxis getrennte. Und diese Getrenntheit finden wir vor, ja auch institutionell in der Konstitution einer bürgerlichen theoretischen Öffentlichkeit, eines Wissenschaftsbetriebs, der ist ja strukturell getrennt von, sagen wir, der Praxis, dem Handeln in Fabrik und Büro oder im Alltag und so weiter. Es geht damit mit diesem Begriff der theoretischen Praxis nicht darum, sozusagen die Differenz von Theorie und Praxis einfach billig so wegzuschieben. Es ist, die Getrenntheit ist da und die muss auch selber als solche reflektiert werden. Aber dieses Vermittlungsproblem, was da drin liegt, also wie kommt das dann zusammen, Theorie und Praxis, das ist eben gerade kein Verhältnis einer a priorischen Einheit, sondern eben ein spannungsgeladener Prozess. Ein Verhältnis von eben dieser immanenten Gegenpraxis, wie sie immer wieder entsteht, in Kämpfen, in sozialen Bewegungen und der theoretischen Reflexion. Das heißt, kritische Theorie ist nicht einfach etwas, was sozusagen der Praxis zuzuarbeiten hat, so wie sie ist, sondern ist ein eigenständiges Moment der gesellschaftlichen Praxis und auch der umwälzenden Praxis. Ein unerlässlicher Bestandteil davon mit einem eigenen Stellenwert. Also kein Legitimationsmittel, kein bloßes für irgendein Tun und Machen, dem sie sich unterzuordnen hätte. Im Gegenteil, Theorie ist da nur in dem Maße praktisch wirksam, wie sie dieses Spannungsverhältnis, diesen spannungsgeladenen Vermittlungsprozess aushalten kann und nicht in diese Praxis einfach zurückfällt. Dann fällt sie nämlich auch in den interpretativen Charakter zurück. Das ist ein entscheidender Punkt, den eben nicht zurückzufallen. Also das war jetzt erstmal nur begrifflich, mal diese Begriffe von Interpretation, Kritik, Theorie, Praxis ein bisschen zum Tanzen zu bringen, da ein bisschen eine Reflexion reinzubringen. Und jetzt versuche ich also den zweiten Durchgang, diese elfte Feuerbach-These. Wie gesagt, der Marx der Feuerbach-These hat noch nicht den Fetischbegriff entwickelt gehabt. Aber wir haben ja inzwischen auch eine ausführliche Diskussion schon gehabt. Auch der Marx des Kapital ist ja noch ein doppelter Marx, nämlich der Fetischkritiker einerseits und der Modernisierungstheoretiker andererseits. Also Fetischkritiker, das ist genau das, wo er diese a priorische Matrix als überhaupt hinterfragbar und kritisierbar und überwindbar thematisiert. Und Modernisierungstheoretiker, das ist da, wo er sozusagen dem Kapitalismus seinen positiven historischen Stellenwert noch zuordnen will, sagt, das ist der Modus, wenn auch fetischistisch, wenn auch verrückt, wenn auch mit Leid behaftet, in dem die Menschheit die Produktivkräfte entwickelt und da kann dann der Sozialismus drauf gesattelt werden, aber erstmal müssen diese Produktivkräfte entfesselt werden und der Modus dafür ist der Kapitalismus, also hat er auch seinen Stellenwert in der Geschichte. Und wo er noch nicht genügend entwickelt ist, da muss man ihm sozusagen auf die Sprünge helfen. Damit ist natürlich dann das was völlig anderes als diese Kritik, diese Fetischkritik, diese Kritik der kapitalistischen Kategorien. Das sind zwei Paar Stiefel, was eben auch den historischen Ort von Marx noch anzeigt, mitten im 19. Jahrhundert, wo eben tatsächlich kapitalistische Entwicklung noch einen gewaltigen Spielraum vor sich hatte und das dann flackert. Also diese beiden Aspekte, Modernisierungstheorie und Fetischkritik. Also von unserem heutigen historischen Ort aus hieße das die Aufgabe mit Marx über Marx hinaus. Das heißt, diesen modernisierungstheoretischen Aspekt, der ja auch in dem, was wir unter der Begrifflichkeit nachholende Modernisierung gefasst haben, das heißt, den ganzen traditionellen Arbeiterbewegungsmarxismus inklusive des Realsozialismus und der Marxismen in der Dritten Welt, also als nachholende Modernisierung zu bestimmen, etwas, was eben gerade nicht die Fetischkategorien überwindet, diese a priorische Matrix, sondern im Gegenteil in marxistisch-modernisierungstheoretischer Legitimation die entsprechenden Weltregionen an der Peripherie des Kapitalismus, des Weltmarkts, überhaupt erst in diese a priorische Matrix, in deren Kategorien hineinzubringen, also zum Beispiel abstrakte Arbeit zu implementieren, etwa in der Sowjetunion, ne, wo also das noch großenteils bäuerlich war und sowas wie Fabrikdisziplin und eben kapitalistische abstrakte Arbeit noch gar nicht flächendeckend da war und eigentlich der ganze Sozialismus genau die Einführung mit marxistischer Nomenklatur und mit staatsbürokratischer Moderationsform genau erst die Einführung dessen war, was von der marxischen Fetischkritik aus, die wir da weiterführen wollen, überhaupt erst in die Luft zu sprengen und zu überwinden wäre, also eine historische Paradoxie gewissermaßen. Und in diesem Kontext wäre nun, wenn wir sagen, mit Marx über Marx hinaus, und dieser Modernisierungsaspekt ist, wie immer man ihn beurteilen mag, historisch beendet, da geht nichts mehr weiter, das zerfällt, hätte das natürlich auch Konsequenzen dafür, das Theorie-Praxis-Problem neu zu formulieren. Und jetzt wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Denn jetzt müsste man nochmal fragen, ich habe vorhin diesen Unterschied gemacht, Theorie ihrem Begriff nach als Interpretation, als den Kapitalismus, diese Fetischkonstitution einfach verschieden interpretieren. Eben bei Beispiel der Kategorie Arbeit. Und die Frage ist, woher kommt das eigentlich? Das ist ja im Grunde genommen die Art und Weise, wie theoretisches Reflektieren im Kapitalismus selber konstituiert ist. Das heißt, das hängt zusammen mit der Trennung, dass Theorie hier an sich interpretativen Charakter hat und man das überhaupt erst mühsam überwinden muss, um zur Kritik zu kommen, hängt zusammen damit, dass Theorie getrennt von der Praxis des sozialen Handelns und des, wie der Marx das nennt, Stoffwechselprozesses mit der Natur ist, also getrennt von der Produktion und vom sozialen Handeln. Und dafür muss es ja einen Grund geben. Und der Grund ist eben genau der, dass in dieser kapitalistischen, fetischistischen Konstitution diese a priorische Matrix, das Handlungsmuster, als dieses vorgegebene, bereits blind vorausgesetzte, ontologisch gesetzte eben bereits da ist. Ist keiner, an sich keiner Reflexion mehr zugänglich. Es wird, ich weiß nicht, ob man das, wie das in der Mathematik ist, also dieses a priori, wie nennt man das? Oder in der Wissenschaft, überhaupt in der Naturwissenschaft? Axiom. Und nennen wir es jetzt mal halt provisorisch dieses a priori oder dieses axiomatische, das sozusagen hier eine Schranke, eine Grenze, wo man nicht mehr weiterdenken kann, weil das a priori schon vorausgesetzt ist. Genau deshalb, weil es diese a priorische Matrix gibt, ist dann die Reflexion von dem, was hier als Handlungsmuster gesetzt ist, getrennt. Weil sie kann es ja dann nur noch interpretieren. Das, was man hier praktisch tut, wie Gesellschaft sich reproduziert, wie die sozialen Beziehungen sich entwickeln, wie der Stoffwechselprozess mit der Natur aussieht, das kann man dann nur noch interpretieren in der Reflexion. Man kann nicht die Form, in der man sich da befindet, kritisieren, weil die ist ja quasi ontologisch gesetzt. Und das ist eben genau das, dass Theorie in der Moderne ihrem Begriff nach interpretativ ist, das heißt getrennt von der reproduktiven Praxis ist, sich entsprechend auch institutionell, wie ich das vorhin angedeutet habe, eben ausdifferenziert hat, ein Wissenschaftsbetrieb, bürgerliche theoretische Öffentlichkeit. Es ist aber jetzt, das muss man dazu sagen, nicht bloß eine ausdifferenzierte Sphäre der berühmten Sphärentrennung neben anderen, wie eben die Sphäre der Politik, die Sphäre der Ökonomie, die Sphäre der Kultur, die Sphäre der familialen Privatheit und so weiter, sondern diese fetischistisch konstituierte Gesamtpraxis, die gesamte reproduktive Praxis des Kapitalismus, ist in der Theorie sozusagen enthalten als ihr Gegenstand. Theorie reflektiert ja über, und zwar interpretativ aufgrund dieser Getrenntheit, dieser a priorischen Voraussetzung, reflektiert interpretativ das Ganze. Die hat die gesellschaftliche Praxis als ihren Gegenstand. Und zwar, sie ist sozusagen Theorie der Praxis, aber eben Theorie der herrschenden Praxis. Man könnte auch sagen, sie ist deren theoretischer Ausdruck. Das ist ja genau das, weswegen der Marx dann eben das, wie ich vorhin gesagt habe, so gemacht hat. Kritik des Kapitalismus in Form einer Kritik seines theoretischen Ausdrucks in der bürgerlichen politischen Ökonomie. Das heißt, Theorie ist in diesem Sinn eine Form als theoretische Praxis der kapitalistischen Reproduktion, gehört mit zur Reproduktion des Kapitals oder des Kapitalverhältnisses, einschließlich des Abspaltungsverhältnisses, so wie man von der Form Ware, von der Form Geld, von der Form Abspaltung spricht, könnte man auch von der Form Theorie sprechen. Theorie als eine Form der kapitalistischen Reproduktion, die die fetischistische Gesamtpraxis in sich theoretisch reproduziert, als ihr theoretischer Ausdruck. Daher ist dann diese Formtheorie nicht nur per se interpretativ und legitimatorisch, sondern weil da ja das Abspaltungsverhältnis mit drin ist, das reproduziert sie dann auch in der Theorie, einschließlich ihrer Erkenntnisformen, ist wie die Warenform selber diese Formtheorie strukturell androzentrisch, das heißt mit dem geschlechtlichen Abspaltungsverhältnis belegt. Ihr ganzer Begriffsapparat ist auf diese reflexive Reproduktion der herrschenden Praxis geeicht. Und das ist genau das, was Adorno damit meint, wo er von Theorie, schlechthin Theorie als diese Formtheorie von einer gestaltverdinglichten Bewusstsein spricht. Das ist das, so Theorie, wie sie in der Aufklärung, in der Moderne entstanden ist und als Reflexionsform, als diese affirmativ-interpretative Reflexionsform sozusagen uns vorausgesetzt ist, bis in die Begriffssprache hinein. Thank you. gehe noch mal ein Stück weiter. Interpretieren ist was anderes als verändern. Es kommt darauf an, die Welt zu verändern. Jetzt müsste man natürlich sagen, Kapitalismus ist ja selber Weltveränderung. Es ist nicht einfach so, dass sozusagen Verändern schlechthin einfach was Positives ist, sondern man müsste jetzt so eine Dialektik einführen. Es kommt darauf an, mit der kapitalistischen Weltveränderung Schluss zu machen, weil die uns nämlich sozusagen in den Abgrund führt. Kapitalismus ist Weltveränderung in dem Sinne, als er, ja, ich habe vorhin den Begriff der Realinterpretation verwendet, er ist ein Praxisprozess in Bezug darauf, dass die Weltdinge, die Dinge dieser Welt fortschreitend kapitalistisch real interpretiert werden. Das heißt, sie werden diesem Formzusammenhang unterworfen. Es wird sogar eben dann die Natur, die berühmte zweite Natur, gestaltet auch die erste Natur um. Dieser Stoffwechselprozess mit der Natur führt eben zu all dem bis hin zur Klimazerstörung und all den Problemen, die unter dem Stichwort Ökologie behandelt werden, aber tausend andere Sachen noch. Das ist eben alles ein Prozess der kapitalistischen Realinterpretation der Welt, und das ist eben eine Weltveränderung. Eine Weltveränderung, die auch ein historischer Prozess ist. Das heißt, wenn man jetzt sagt, die Formtheorie ist wie die Formware ein Teil der kapitalistischen Reproduktion, dann ist eigentlich diese Formtheorie als die theoretische oder reflexive Reproduktion dieser kapitalistischen Weltveränderung. Die wird legitimiert, die wird affirmiert, wird gesagt, so, das ist von Natur aus so, anders geht's gar nicht. Und das kann man eben nur so oder so interpretieren, aber es ist gegeben, es ist vorgegeben. Also ist es ein nicht bloß der theoretische Ausdruck dieser praktischen kapitalistischen Weltveränderung, sondern auch ihr legitimatorischer Ausdruck. Und daher ist es eben diese interpretative Theorie, zwar ihrer Haltung nach kontemplativ, weil sie ja getrennt ist von der bereits a priori als Matrix vorausgesetzten übrigen reproduktiven Praxis, aber diese interpretative Theorie als bürgerliche Formtheorie ist natürlich sehr wohl praxisrelevant. Aber eben genau in diesem Sinne der Legitimation der kapitalistischen Art der permanenten Weltveränderung. Man könnte sogar sagen, diese ganze Vorstellung von Theorie als Handlungsanweisung oder Umsetzung liegt gerade in diesem interpretativen Charakter, nämlich der reflexive Teil oder das reflexive Moment der kapitalistischen Weltveränderung, sprich Weltzerstörung auch zu sein. Also das muss man dann mit einbeziehen, da kommt man nicht mit der Feuerbach-These so billig davon, wenn man, wie das die Linke normalerweise macht, wenn man das alles mit einbezieht in die dann kritisch werdende Reflexion. Das ist ja selber ein Prozess, aus dieser bürgerlichen Formtheorie sich hinauszukämpfen, genau wie die Praxis letztlich als kritische Praxis dazu führen soll, sich aus dieser Formware, Formarbeit, Formabspaltung herauszukämpfen. So reproduziert sich dieses Problem in der Theorie selber. Deswegen ist das ja gerade ein eigenständiger Prozess, ein eigenständiges Moment in der Theorie, sich aus der Formtheorie, das heißt aus diesem kapitalistisch-interpretativen Charakter hinauszukämpfen als kritische Theorie. Das ist also auch nicht etwas, was man sozusagen gegeben hat. Irgendwann hat man es mal entwickelt und dann ist es da und dann kann man es wieder als Gebrauchsanweisung verwenden. Das ist ja genau die Reproduktion dann der bürgerlichen, interpretativen Art und Weise, auch in Bezug auf die Weltveränderung. Jetzt kommt noch ein weiteres Problem, wenn ich gesagt habe, der Unterschied von interpretativer und kritischer Theorie. Jetzt gibt es nun das kleine Problemchen, dass der Kapitalismus auch selber Kritik ist. Der ganze Begriff der Kritik stammt aus der kapitalistischen Durchsetzungsgeschichte. Denn Kapitalismus ist in mehrfacher Hinsicht Kritik. Er ist zum Beispiel Kritik an den vormodernen Zuständen. Die ganze Aufklärung ist eine einzige Kritik, die hat den Begriff der Kritik entwickelt in dieser Entgegensetzung gegen diese vorgefundene Gesellschaft, in der sich der Kapitalismus zu entwickeln begonnen hat, und das wurde dann positiv besetzt und als Kritik an den damals herrschenden, an den vormodernen Zuständen. Auch ist der Kapitalismus Kritik an seinen eigenen Durchgangsstadien. Kapitalismus als innere Dynamik, wo auch die Gesellschaft einfach nicht bei sich bleiben kann, wie sie ist, und sich dann ewig so reproduziert, sondern diese Form, Ware, Form, Kapital, impliziert eine Dynamik, eine ständige, nicht bloß mechanische Akkumulation, sondern im Prozess der kapitalistischen Weltveränderung eine ständige Selbstkritik, aber nicht im Sinne einer Selbstkritik, im Sinne einer Kritik dieser a priorischen Matrix, sondern ganz im Gegenteil, eine Selbstkritik nur in dem Sinn, das, was gestern war, gilt nicht mehr. Zum Beispiel, wenn man nur die Familie nimmt, das Geschlechterverhältnis hat sich im Kapitalismus dauernd entwickelt und wird dauernd kritisiert. Es gibt immer eine Kritik an dem, was sozusagen obsolet geworden ist, weil der Kapitalismus selber drüber hinausdrängt. Zum Beispiel auch der ganze Neoliberalismus als Kritik an der keynesianischen Form der Regulation. Sowas gibt es andauernd im Kapitalismus. Irgendwas wird obsolet an der eigenen Reproduktionsweise, aber im Sinn der eigenen, der Dynamik dieser a priorischen Matrix. Und da muss es eben weg. Also insofern ist Kapitalismus auf paradoxe Weise Kritik. Man könnte, um diese Dialektik oder diese Paradoxie zum Ausdruck zu bringen, von einer affirmativen Kritik sprechen. Kritik an vormodernen oder noch nicht durchentwickelten vorkapitalistischen Zuständen, aber auch Kritik an den eigenen Durchgangsstadien als affirmativ im Sinne der a priorischen Matrix und ihrer Dynamik, aber kritisch in Bezug auf das, was als obsolet empfunden wird im Sinne dieser Dynamik. Insofern affirmative Kritik, Kritik im Sinne der kapitalistischen Weltveränderung selbst. Und auch in dem Sinne reproduziert dann die Formtheorie als interpretative Reflexion, reproduziert in sich das kapitalistische Weltverhältnis, auch wieder als reflexiv-theoretischer Ausdruck dieser affirmativen Kritik. Da wäre eben der Prototyp die Aufklärungsphilosophie. Ja, und jetzt kommt weitere Schwierigkeit. Kapitalismus ist ja nicht nur in diesem Sinne Kritik, affirmative Kritik, Weltveränderung, sondern Kapitalismus ist gleichzeitig ein permanenter Selbstwiderspruch, wie er dann auch in den Krisen zum Ausdruck kommt. Und heute, wo wir sagen, also es gibt eine absolute innere Schranke, da wird dieses Krisenproblem nochmal in einer neuen historischen Dimension virulent. Und hier kommt nun ins Spiel, dass diese Fetischkonstitution, diese a priorische Matrix als Handlungsmuster, dass das nicht einfach ein Automatismus ist. Also wir sind ja nicht einfach programmiert, so wie ein Computer. Menschen sind eben doch keine künstliche Intelligenz, die man sozusagen an- und abschalten kann. Wer würde das dann auch tun, dieses An- und Abschalten? Ne, da hat ja in allen Fetischkonstitutionen schon immer das Problem, wer hat uns eigentlich eingeschaltet? Weil man eben das nicht in der Autonomie des eigenen Handelns hat. Es ist immer was vorausgesetzt, irgendeine Matrix. Das ist also kein Automatismus, sondern dieses Handeln nach vorgegebenen Mustern, nach vorgegebenen Formen, muss ja ständig durch das Bewusstsein hindurch. Und zwar samt den Widersprüchen, den inneren Selbstwidersprüchen dieser Konstitution. Und daher gibt es eben nicht nur dieses Verwertungshandeln und Abspaltungshandeln, sozusagen als die einfache Reproduktion dieser Konstitution, dieser kapitalistischen in ihrer Dynamik, sondern dass es immer gleichzeitig Widerspruchsbearbeitung. Also es ist auch so ein Terminus, den ich dann neben so Begriffen jetzt wie Realinterpretation einführen möchte. Kapitalismus ist immer gleichzeitig permanente Widerspruchsbearbeitung. Und diese Widerspruchsbearbeitung, die impliziert gerade auch den ständigen Kampf um die Realinterpretation des Kapitalismus selber. Also es ist gerade diese Widerspruchsbearbeitung, die noch per se überhaupt nicht hinausführt, überhaupt keine Transformation über den Kapitalismus als diese a priorische Matrix hinaus ist, sondern es ist sozusagen die immanente Widerspruchsbearbeitung, die induziert auch Kämpfe, die berühmten Kämpfe um die jeweilige Interpretation des Kapitalismus, um seine Selbstinterpretation sozusagen, ohne dass diese a priorische Matrix dabei grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und dabei kann man feststellen, es gibt sozusagen eine Polarität in dieser Widerspruchsbearbeitung. Auf der einen Seite die kapitalistische Menschen- und Krisenverwaltung, kennen wir alles, also Arbeitsverwaltung, Hartz IV, Politik, Verlängerung der Lebensarbeitszeit und was da alles an schönen Stellschraubendrehereien stattfindet. Und auf der anderen Seite die immanente Gegenpraxis, das heißt die Art und Weise, wie sich jetzt ganz immanent, naturwüchsig Leute dagegen wehren, ihre Lebensinteressen verteidigen, was sich aber dann eben selber erstmal naturwüchsig in den kapitalistischen Formen ausdrückt. Unausweichlich. Und das heißt dann eben, dass das zunächst auch mal der Versuch einer anderen Interpretation des Kapitalismus ist, der herrschenden Praxis. Und die Theorieform oder die Formtheorie als diese interpretative Reflexion, die in sich immer alles reproduziert, in theoretischer Form, als theoretischer Ausdruck, was da real passiert, die reproduziert nun natürlich auch in sich die Widerspruchsbearbeitung. Und gerade in dieser Polarität auch. Das heißt, dieselben Kämpfe, die da in der berühmten Praxis oder man könnte sagen Praxis erster Ordnung stattfinden, die reproduzieren sich in der Theorie. Und genau darüber wird aber die entscheidende Ebene der Kritik eben gerade nicht erreicht. Denn das ist dann eben der Kampf um die andere Interpretation dieser so schwer überhaupt begrifflich zu fassenden a priorischen Matrix von dieses Handlungsmusters. Und da kommt jetzt als nächstes rein das Ideologieproblem. Denn dieser Nicht-Automatismus, dass es eben Verwertungshandeln und Abspaltungshandeln nicht einfach ein Muster sind, nachdem wir programmiert sind und so läuft es halt, sondern auch permanente Widerspruchsbearbeitung, bedeutet das eben auch, dass die Menschen sich stets einen Reim auf das machen müssen, was sie da gesellschaftlich tun. Und da sind wir schon wieder bei der Naturwüchsigkeit. Naturwüchsig macht man sich einen solchen Reim darauf, dass man selber in diesen kapitalistischen Widersprüchen irgendwie bestehen kann. Das heißt, Lebensbedürfnisse, die der Kapitalismus immer wieder neu negiert, in Frage stellt, werden als Uminterpretation des Kapitalismus geltend gemacht im Kontext dieser ständigen Widerspruchsbearbeitung. Und diese ist dann auch eine Interpretation, jetzt aber als ideologische, findet dann logischerweise statt entlang der Abspaltungsverhältnisse und der Konkurrenzverhältnisse. Also Ideologie ist in dem Sinne auch immer Interpretation des Kapitalismus, in dem Sinne, dass man sich selber darin wiederfinden kann und dann andere